In diesen Tagen mühen sich die Letzten, die ihre Steuererklärung selbst erstellen und vom Finanzamt noch eine Nachfrist bis zum 30. September bekommen haben, mit Computerprogrammen, Ordnern und Belegen ab. Und sie fragen sich, ist für mich als Steuerzahler eigentlich irgendetwas besser geworden? Die Steuererklärung ist kompliziert wie immer und der Bierdeckel, auf dem sie laut seiner Zeit Friedrich Merz zu machen wäre, ist immer noch ein schöner Traum. Noch wichtiger aber, der genaue Blick auf die gezahlten Steuern zeigt Trostlosigkeit pur. Sie sind so hoch wie eh und je. Die Entlastung 2015, Stichwort Grundfreibetrag, war marginal. Schuld daran ist Bundesfinanzminister Schäuble. Er hat es wieder geschafft, die schwarze Null zu halten. Aber auf wessen Kosten? Arbeiter und Angestellte, kleine Selbstständige und Mittelständler, sie werden nach wie vor zur Kasse gebeten, als würde die Wirtschaft nicht brummen, als würden die Steuerquellen nicht sprudeln wie irre. Das tun sie vor allem deshalb, weil so viele Menschen zusätzlich in Arbeit gekommen sind. Keine Leistung von Wolfgang Schäuble, sondern der vielen Unternehmen, die im Gegenzug aber auch nicht bei den Steuern entlastet werden. Es ist zum Heulen. Auch wenn heute ein paar Mini-Steuerentlastungen für 2017 angekündigt wurden, dazu war die Bundesregierung größtenteils sowieso verpflichtet. Das zählt nicht. Und dass Schäuble heute jährlich 15 Milliarden Euro Steuersenkungen für die Zeit nach der Bundestagswahl ankündigte, zählt erst recht nicht. Wer weiß, wer dann regiert. Am ärgerlichsten aber ist, dass Schäuble nicht nur davon profitiert, dass er den Steuerzahlern ihr Geld nicht zurückgibt. Durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank muss er auch immer weniger für die Bundesschuld aufbringen. Die Zinsausgaben sinken von Jahr zu Jahr um Milliarden und Abermilliarden. Schäuble hat also, ohne etwas tun zu müssen, immer mehr in der Kasse. Statt sich darüber Gedanken zu machen, wie der Staat künftig in einer digitalisierten und globalisierten Welt mit Apple und anderen mobilen Konzernen noch an sein Geld kommt, braucht Schäuble im Moment gar nichts zu tun. Die EZB füllt auf. Gleichzeitig bekommen die Steuerzahler, die für ihre Altersvorsorge sparen, eben wegen dieser EZB-Politik immer weniger Zinsen. Wollen sie das Niveau ihrer Vorsorge für das Alter erhalten, müssen sie noch mehr Geld aufwenden. Einziger Trost für diejenigen, die jetzt noch über der Steuererklärung schwitzen: Aufwendungen für die Altersvorsorge gehören da auch hinein.